Kundgabe 1046. Empfangen durch Bertha Dudde am 10.08.1939. Gläubige weltlich Forschende. Fügungen Gottes. Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, in deren Erklärung die Weltweisheit erheblich irrt. Nicht nur im Aufbau des gesamten Schöpfungswerkes weichen die Lehren der Weltweisen von der Wahrheit ab, sondern auch im Einzelnen sind sie von manchem Irrtum durchsetzt, und es kann folglich nur ein im geistigen Wissen Stehender diese falschen Ansichten richtigstellen. Er findet jedoch nicht den Zutritt zu jenen, weil die geistigen Ergebnisse nicht mit Beweisen belegbar sind und daher ihnen nicht glaubwürdig erscheinen. Nun ist jedoch eine Kontrolle der geistig Lehrenden für das belehrt werdende Erdenkind die sicherste Gewähr der Wahrhaftigkeit, und es kann daher dieses sich voll und ganz dem Glauben hingeben, in vollster Wahrheit zu stehen, solange es ein ernster, geistiger Austausch bleibt zwischen der Erde und dem Jenseits. Ein aus eigenem Antrieb Gott dienen wollendes Kind steht auch in Gottes Schutz, und es sind daher die Weltweisen, wenngleich in großer Anzahl, doch in ihrem Wissen weit zurück, vergleicht man dieses mit dem geistigen Wissen eines solchen Erdenkindes, das als Aufnahmegefäß göttlicher Weisheit wahrlich solche birgt in großem Ausmaß. Noch verharrt die Welt abweisend, und gerade die im Wissen stehen wollenden sind strengste und erbitterste Gegner von allem, was in geistiger Verbindung steht. Mangelt doch wohl auch den meisten von ihnen der tiefe Glaube an eine Gottheit, die sich äußert in Form solcher Übermittlungen aus dem geistigen Reich zur Erde. Wer sich in Gläubigkeit mit solchen Problemen befasst, dem werden geistige Ergebnisse nicht so unannehmbar erscheinen, und es würde daher um vieles leichter sein, die Welt zu überzeugen, so ein gläubiger Kreis von weltlich Forschenden sich dafür einsetzen und gegen die irrigen Lehren der Ungläubigen ankämpfen möchte. Und daher ist das Augenmerk der jenseitigen Lehrenden besonders darauf gerichtet, solche Gläubige in den Kreis der wahrhaft Wissenden zu bekommen, und in diesem Zusammenhang erklärt sich manche Fügung, denn es leitet der Vater im Himmel seine Kinder nach seinem Willen, und so ihm kein Widerstand entgegengesetzt wird, ist jedes Ereignis im Leben von größtem Wert für die seelische Entwicklung des Einzelnen, sowohl als auch für die geistige Wandlung der gesamten Menschheit. Amen.